Über zum Teufel! Kaboom, Junge! Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Kaboom, Junge! Es ist viel zu warm, deswegen hört man bei mir im Hintergrund einen Ventilator, ohne den ich vermutlich einschmelzen würde. Aber heute reden wir über Spiele, die uns vielleicht einen Schauer über den Rücken jagen, und zwar Alone in the Dark. Und da ich das immer nicht alleine machen will, habe ich mir meinen Sommerleidensgenossen Markus eingeladen. Hey Markus! Ich schmelze. Es ist so warm. Pfui Deibel. Kennst du irgendein Alone in the Dark Game? Weißt du überhaupt, was das ist, um was es geht? Also ich kenne definitiv eins. Ich glaube, ich habe es für die PlayStation gespielt und da war einfach so ein Typ auf dem Cover mit Alone in the Dark und ich weiß, dass es viel Survival Horror ist. Relativ, glaube ich, ja. Wer Alone in the Dark nicht kennt, es war, witzigerweise, es gibt sie nicht mehr, zumindest bisher nicht mehr. Es war eine Computerspielreihe des französischen Entwicklers Infogrames, wenn du die noch kennst. Die sind, heute heißen sie Atari. Atari kenne ich, ja. Ja, es sind Action-Adventures gewesen. Und wird als Begründer des Untergenres Survival-Horror gehandelt. Das heißt, es sind sozusagen die allerersten Survival-Horror-Games, also der erste Teil. Sie handeln meistens vom Privatdetektiv Edward Carnby, der sich mit übernatürlichen Fällen auseinandersetzt. Der erste Teil erschien damals 1992 für DOS. Weil es jemand nicht mehr weiß, was DOS ist. Das ist das Microsoft Disk Operating System. Also sozusagen das allererste Betriebssystem für den x86 PC. Also sozusagen ein Betriebssystem. Es ist uralt, man musste da, glaube ich, noch eigene Befehle eingeben, soweit ich noch weiß. Oh ja. Und 1994 für die 3DO-Konsole, die kein Mensch mehr kennt, von Panasonic damals das Ding. Unglaublich hässliches Teil, klobiges Scheißding, hat kein Mensch gehabt, war viel zu teuer. Und dafür kam das Spiel auch raus. Ist aber heute wahrscheinlich viel Geld wert, wenn es keiner hatte. Ich glaube, kann sein, ja, vielleicht auch nicht. Vielleicht findest du es irgendwo auf irgendeinem Sale, auf irgendeinem Ding irgendwo hingeschmissen, keine Ahnung. Wenn sie überhaupt bei uns in Deutschland erschienen ist, wer weiß. Es erschien der erste Teil, basierend auf dem vom H.P. Lovecraft erdachten Cthulhu-Mythos. Wer H.P. Lovecraft ist, weiß vielleicht nicht jeder, aber wer Cthulhu ist, weiß bestimmt so gut wie jeder. Der große Tentakel Obergott der Bösen, glaube ich, oder sowas. Ich keine Ahnung, irgendwie Gottes Wahnsinns oder sowas. Indem die Akteure mit unaussprechlichen, für den gesunden Geist nicht erfassbaren Monster konfrontiert werden. Der Spieler schlüpft entweder in die Rolle von Edward Carnby oder Emily Hardwood und startet auf den Dachboden eines alten Herrenhauses. Und jetzt ist das, auf dem der Künstler Jeremy Hardwood Selbstmord begangen hat. Und jetzt ist das Schöne. Nach Betreten des Hauses kannst du das Haus nicht mehr verlassen, weil sobald du die Tür öffnest, kommt ein Strudel, saugt dich ein und weg bist. Jetzt hört sich das natürlich alles ganz super an. Jetzt musst du dir das so vorstellen. Du hast keine Musik, die Steuerung ist absolute Katastrophe. Es ist Third-Person-Perspektive, das heißt aus der furchtbaren Kamera, wie man sie bei Resident Evil kennt, mit furchtbarer Steuerung, wie man bei Resident Evil kennt. Und mit 3D-Objekten, die absolut grauenhaft aussehen. Wenn man mal Alone in the Dark 1 von 92 googelt, was jeder machen könnte, da sieht man dann, holy shit, ist das alt. Das sind mehr Dreiecke als alles andere drin. Und das galt damals als Horror-Game. Mittlerweile gilt es nicht mehr als Horror-Game. Sehr cool fand ich, sehr viele Hintergründe sind so vorgezeichnet. Sieht so ein bisschen aus wie vorgezeichnet. Es ist halt schon 3D-artig, also halt nur halt, also es sieht ziemlich gut aus, immer noch, finde ich. Zumindest die Hintergründe. Die Figuren selber sehen nicht mehr gut aus. Das Spiel ist uralt, wie gesagt, macht aber tatsächlich, also ich hab's mal angespielt. Hast du es mal gespielt, den ersten Teil? Wenn ich jetzt wüsste, welches der erste ist, ne? Also wie gesagt, ich habe damals eins auf PlayStation gespielt. Auf PlayStation? Das ist der Einser. Das ist natürlich die Frage, ob das der Einser war für die PlayStation. Ja, er hieß Alone in the Dark, hatte aber noch einen Untertitel mit The irgendwas. The New Nightmare? Ja, genau. Das war Teil 4. Okay, dann habe ich Teil 4 gespielt. Das war Teil 4. Teil 1, wie gesagt, gab es halt damals für DOS und für PC. Kann man sich mal angucken. Kann man übrigens in einer Compilation mit Alone in the Dark 1, Jack in the Dark Teil 2 und Teil 3 auf Good Old Games kaufen für ein paar Euro. Hier wieder der typische Good Old Games Plug. Katastrophe. Kann man sich wirklich mal anschauen. Den vierten übrigens auch. Es ist halt, naja, du hast halt dieses typische Resident Evil Feeling. Du kommst da rein, musst dämliche Rätsel lösen. Die Rätsel werden übrigens pro Teil immer bekloppter. Und dann musst du halt herausfinden, was es mit diesem Herrenhaus aus sich hat, was halt genau da passiert ist. Genau. Du hast halt auch immer irgendwelche übernatürlichen Wesen oder sowas, was dir... Ja, ja, und du schießt sie mit einer Flinte ab, wo du halt tatsächlich auch nachladen musst. Das ist diese komische Flinte mit so einem, die aussieht wie so eine Trompete. So ein riesengroßes Rohr da vorne hat, musst halt nachladen und dann das dauert halt auch. Mhm. Da hat auch Animationen, die gefühlt 25 Jahre dauern und dann kommt da schon der Gegner und haut dich kaputt. dann gibt es Jack in the Dark. Jack in the Dark war als Teaser von Alone in the Dark 2 gedacht. Das ist ein produziertes Kurzspiel, das 1993 veröffentlicht wurde. Es war sowohl eine Technikdemonstration als auch eine nicht ganz ernst gemeinte Vorgeschichte für Alone in the Dark 2. Da geht es darum, ein Mädchen namens Grace, bekannt aus dem zweiten Teil, ist zu Weihnachten in einem Spielzeuggeschäft eingeschlossen. Die Spielzeuge sind lebendig und ihr Anführer One-Eyed Jack in the Box hat den Weihnachtsmann entführt. Grace muss sich im klassischen Stil von Alone in the Dark mit den bösen Spielzeugen auseinandersetzen und diverse Rätsel lösen. Das habe ich tatsächlich gespielt. Echt? Hatte ja. Die Kleine dann auch eine Schrotflinte? Nein, die hatte so, ich glaube, eine Schleuder war das, soweit ich noch weiß. Und konnte, glaube ich, treten, soweit ich noch weiß. Auf jeden Fall, das war ganz cute gemacht, tatsächlich. Das habe ich mir tatsächlich mal angesehen, weil das, ich glaube, ich habe tatsächlich mal so eine Compilation gehabt mit mehreren Teilen, wo die dabei waren. Da wurde, glaube ich, auch DOSBox dazu geliefert, wo du halt das Spiel einfach reinziehst und dann funktioniert's. Ja, ist halt, Gott sei Dank gibt's DOSBox. Das war ziemlich cool gemacht. Fand ich ganz cool. Ich bin so ein Fan von Weihnachten und von so allgemeinen Schneelevels und so weiter. Das war ganz süß gemacht, auch wenn's eigentlich nicht eine ernst gemeintes, eigentlich so eher so nicht ernst gemeintes Resident Evil in der Art gemacht wurde. Der zweite Teil erschien dann 1993, der heißt dann auch Alone in the Dark 2, später auch für den Sega Saturn, für die PlayStation und für den 3DO. Die Sega Saturn und PlayStation besuchen wurden in Europa unter dem Titel Alone in the Dark, Jack is Back und in den USA unter Alone in the Dark, One-Eyed Jack's Revenge veröffentlicht. Ich finde den englischen Titel cooler. Ja, One-Eyed Jack's Revenge. Wir tun doch One-Eyed Jack's Revenge Revelation oder sowas. Jedes gottverdammte Spiel hat irgendwann Revelation im Titel. Die japanische Sega Saturn-Fassung hingegen hatte keinen Untertitel. Das Spiel verwendet dieselbe Technik in der gleichnamigen Demo. Und auch mit den. Also, es ist halt nur. Es ist wie der erste, nur hübscher. Fällt jedoch vom Umfang her sehr viel größer aus. Der Spielverlauf findet nicht mehr nur an einem Schauplatz statt, sondern führt den Spieler an verschiedene zusammenhängende Orte, wie etwa einen Irrgarten, ein Anwesen und ein Piratenschiff. Im Jahr 1924, ein Jahr nach den Ereignissen in der komischen Villa, hat sich Edward Cambier aufgrund der vergangenen Ereignisse in seinem Beruf als Privatdetektiv auf Fälle mit übersinnlichen Hintergründen spezialisiert. Wohlgemerkt, ganz kurz hier, das Spiel, der erste Teil spielt 1923. So, merkt euch das, das ist wichtig für später. Als sein Freund und Partner Ted Stryker bei der Suche nach einem entführten Mädchen namens Grace Saunders spurlos verschwindet, und schließlich kam mir die Spur zu verfolgen. Das heißt, du machst wieder dasselbe, du läufst darum, wirst von Gegnern angegriffen und löst wieder Rätsel. So richtig typisch Resident Evil mäßig eigentlich nur. Nur, dass es halt, also in Teil 2 schlüpft der Spieler überwiegend in die Rolle von Edward Cambier. Nur für kurze vorgegebene Passagen nimmt der Spieler die Rolle des kleinen Mädchens Grace. In dessen Rolle kann sich der Spieler nicht direkt gegen Angreifer verteidigen, sondern muss in erster Linie Konfrontation ausweichen bzw. vor Gefahren fliehen. Des Weiteren sind die Gegner nicht mehr typische Zombies, wie aus dem ersten Teil, sondern Geister, die wieder menschliche Gestalt angenommen haben. Somit unterhalten sich die Widersacher nun zum Beispiel und greifen auch auf Schusswaffen zurück. Der war auch ganz cool eigentlich. Ich habe ihn nur angespielt. Sonderlich viel davon habe ich nicht gesehen. Ich weiß nur, dass die Steuerung wieder Katastrophe war. danach kommt mein Lieblingsteil der Reihe, 1994. Diesmal nur für den PC erschien der dritte Teil der Reihe. Er weist erneut dieselbe Technik und das im Grunde für unvollendete Gameplay des seiner Vorgänger auf. Jedoch ist es ein Wild-West-Szenario angesiedelt. 1996 wurde das Spiel unter dem Titel Alone in the Dark 3 Ghosts in Town für Windows 95 als CD-Version neu veröffentlicht. Die Version habe ich gehabt. Spielt es dann auch in der Stadt? Ha? Spielt es dann auch in der Stadt, wenn es Ghosts in Town? Ja, spielt in der Westernstadt. Der Spieler schlüpft wie in Alone in the Dark 2 in die Haut des Privatdetektivs des paranormalen Ereignisses Edward Cornby, der im Jahr 1925 einen Auftrag erhält, eine mysteriöse verschwundene Filmcrew zu suchen, die in einer Westernstadt einen Film gedreht haben. Und ab da werden die Rätsel einfach nur noch total bonkers. Um das mal anzusprechen. Du musst, um an eine Statue zu kommen, in einen Raum gehen, na, wo ein Gehängter ist. Den musst du anschießen, damit er runterfällt. Du musst aus dem Raum rausgehen. Dann musst du wieder reingehen, damit er auf dich zuläuft, ihm ausweichen, eine Falltür öffnen, wieder rausgehen, wieder reingehen, schauen, dass er runtergefallen ist, und dann kommst du an das Ding, was du brauchst. Völlig irre. Also, man könnte es ja auch kompliziert machen, ne? Ja, könnte man auch, ja. Warum nicht, wenn es auch so geht? Das war mein Lieblingsteil der Reihe tatsächlich, weil der so abartig bescheuert war. Im Spielverlauf stößt der Spieler auf klassische Zombies und radioaktiv verseuchte Mutanten. Typisch für eine Wild-West-Stadt natürlich. Und natürlich muss man auch gegen Geister-Cowboys kämpfen. Ich fand den ziemlich cool. Ich fand den ganz nice gemacht. Und dann erschien jahrelang nichts mehr, bis irgendwann 2001 Alone in the Dark The New Nightmare erschien. Echt? Und das war noch für PlayStation 1? Ja, 2001 erschien der vierte Teil der Reihe für PC, PlayStation, PlayStation 2, Dreamcast und Game Boy Color. Anders als bei den drei Vorgängern wurde The New Nightmare nicht mehr von Infogrames selbst, sondern von einem kleinen französischen Entwickler Darkworks entwickelt. Dieser hatte für das Spiel eine eigene Game Engine entwickelt, das es erlaubte, das Licht der Taschenlampe, die im Spiel wichtige Rolle spielt. Ja, das weiß ich noch. Die Lichttexturen waren cool. Die Taschenlampentexturen, die Schattentexturen waren super. Das Spiel war nur scheiße. Ich kann mich tatsächlich an recht wenig erinnern. Außer, dass du hattest, glaube ich, auch mal eine Frau, die du steuern konntest. Ja, richtig. Man hatte die Wahl zwischen zwei Charakteren. Einmal wieder Edward Cornby und einmal Cedric. Das Schöne ist, eigentlich spielt sich das genau wie Resident Evil 2, das komplette Game. Also auch der komplette Anfang. Im Jahre 2001, wohlgemerkt, das letzte Mal war Cornby unterwegs, 1925. Jetzt ist es 2001. Ja, du kommst halt irgendwie in ein altes, verlassenes Herrenhaus, à la Resident Evil, gehst da rein, musst Rätsel lösen, à la Resident Evil. Na, nenn ich nur das. Nein, überleg dir, 1925 und 2001, eigentlich wie alt müsste er sein? Das sind Details. Er hat mit übernatürlichen Kräften zu tun. Das war die Westernstadt. Da ist er in der Zeit stehen geblieben. Also auf jeden Fall wirft er sehr große Parallelen zwischen Resident Evil auf. Aber ich habe ihn echt gern gespielt damals. Aber ich hatte keinen Vergleich zu anderen Alone in the Dark. Ja, stimmt. Ja, man hatte halt einfach keinen Vergleich. Außer halt, naja, Resident Evil. Vor allem die zwei Charaktere werden am Anfang getrennt. Man muss sich dann gegenseitig wieder finden. Man findet verschiedene Objekte, die nur derjenige nehmen kann oder derjenige finden kann. Und so, ja. Wichtig. Ich fand die Texte manchmal ein bisschen geistreicher als Jill. Sandwich! You almost got to be a Jill. Sandwich. Barry, you're right. Immer noch großartig. Ah, es ist gut. Wichtigste Neuerung hierbei ist, dass man relevante Objekte in dunklen Ecken nicht sofort sieht. Man muss sie erst mit der Taschenlampe, die der Protagonist stets bei sich trägt, entsprechend Plätze ausleuchten, die damit einsehbar sind. Ja, ich hab's nicht lang gespielt. Es war mal auf irgendeiner Heft-CD, glaube ich, von irgendeinem Videospielmagazin. Da habe ich das mal angespielt, aber nicht lange. Okay, ich habe es irgendwann mal bei einer Videothek gebraucht gekauft. Oder so, ja. Als es noch Videotheken gab. Die gibt's noch, nur vereinzelt irgendwo in irgendwelchen Städten. Bei mir um die Ecke ist noch eine da. Die hat noch nicht bankrott gemacht oder ist zu einem Pub oder einer Bar geworden? Witzigerweise nicht. Ich glaube, das liegt an den ganzen Pornos, die da haben, immer noch ausleihen. Ah. Das kann sein. Dann im Jahre 2008 erschien der größte ambitionierte Teil der Reihe, der die meiste Werbung abgekriegt hat. Und zwar im Juni 2008 erschien der einfach nur als Alone in the Dark betitelte fünfte Teil der Reihe. Und zwar für Windows, PlayStation 2, PlayStation 3, Xbox 360 und Wii. Entwickelt wurde das Spiel vom atarisch-französischen Entwicklerstudio Eden Games. Die Spielegrafik ist erstmals komplett in 3D. Zudem wurden einige grundlegende Gameplay-Elemente verändert, sodass dass der klassische Survival-Horror etwas zurückweichen musste und das Spiel deutlich actionlastiger wurde. Eins der größten Dinge, mit denen sie gespielt haben, war die Havoc Physik Engine, die damals eingesetzt wurde. Zum Beispiel erlaubte, dass im Spiel Feuer realistisch auf brennbare Objekte ausdehnt. Das war ganz nett gemacht. Du hattest zum Beispiel einen Stuhl, der gebrannt hat, den konntest du aufnehmen, konntest du ins Feuer halten und dann gegen so eine Tür halten, damit es auch abbrennt. Und dann konntest du durch die Tür durchtreten. Das Spiel war Katastrophe. Ich habe das gespielt damals auf PC. Es war eine absolute Katastrophe. Es hatte großartige Sachen wie, wenn du aus der Ich-Perspektive bist, musst du blinzeln drücken, weil ansonsten deine Sicht verschwimmt. Das heißt, es gab Zwischensequenzen damit, die haben gewusst, ihre Zwischensequenzen sind langweilig. Das heißt, die haben dich blinzeln lassen, damit deine Sicht nicht verschwimmt, damit du aufpasst, was passiert. Dein Inventar, der Edward hat nach unten geguckt und sein Inventar bestand aus Taschen. Das war völlig dämlich und unübersichtlich. Die Action war grauenhaft. Das Spiel hatte unglaublich furchtbare Bugs. Es hatte unter anderem den tollen Bug, dass du musstest auch später mit dem Taxi durch die Gegend fahren. Es hatte den großartigen Bug, dass wenn du an eine bestimmte Stelle gefahren bist, dass das Spiel in die Luft katapultiert hat und dann aus der Welt gefallen bist. Okay. Was ich einmal erlebt hatte, war, ein Gegner hat mich angegriffen. Ich habe ihn erschossen und dann urplötzlich hat das Spiel gemeint, der Gegner hätte mich getötet, obwohl ich ihn getötet habe. Also bin ich durch die Gegend geglitscht, so nach dem Motto. Völlig, völlig kaputt. Es war grauenhaft. Du hattest übrigens jederzeit die Möglichkeit, wie bei einem DVD-Film, vorzuspulen und Passagen zu überspringen. So nach dem Motto, du kannst tatsächlich das Spiel komplett überspringen und gleich zum Ende springen. Du hast aber dann die ganzen Items nicht, aber du kannst tatsächlich direkt von Anfang an, wenn du das Spiel startest, vorspulen und zum Ende spielen. Und dann das Ende spielen. What? Wo macht das Sinn? Das macht überhaupt keinen Sinn. Es war absolut keinen Sinn. Das ist fürchterlich. Also, ich spiele mal absolut grauenhaft, glaub mir. Es kam auch zu der Zeit raus, also 2008, wo alle Spiele grau sein mussten. Grau und hässlich und farblos. Was ganz wichtig war. Ah, ja, natürlich. Falls du dich an die furchtbare Zeit erinnerst, wo alles grau aussehen musste und alles keine Farbe hat und nichts bunt sein dürfte. Furchtbar. Das ist, absolut. Ich weiß nicht, wer damals auf die Idee gekommen ist. Hey, alles muss raus. Das war ein recht kurzer Trend. Ja, hat sich aber gefühlt viel zu lang gehalten. Weißt du, bei Fallout habe ich es verstanden. Ne? Mhm. Da, bei Fallout 3 damals habe ich es echt verstanden. Aber London Dark habe ich es nicht verstanden. Oder auch bei anderen Spielen habe ich es einfach nicht verstanden. Aber gut. Dann gab es noch einen Teil, den keiner mehr kennt. Und zwar im August 2014 kündigte Atari auf der Messe, auf der PAX East, eine von Pure FPS entwickelte Fortsetzung der Reihe an. Alone in the Dark Illumination erschien im Juni 2015 ausschließlich für Windows und beinhaltet eine kooperativ spielbare Kampagne für bis zu 3 Mitspieler. Das Spiel erhielt sehr schlechte Kritiken von der Presse. Um genau zu sein, erhielt so schlechte Kritiken von der Presse, dass die Server abgeschalten wurden. Nach nicht mal einem halben Jahr. Das Spiel war ein absolut kläglicher Versuch. Left 4 Dead zu machen. Und es hat einfach nicht funktioniert. Ja, es hat überhaupt nicht funktioniert. Vor allem nicht in der Materie. Also das Spiel war... grauenhaft. Metacritic 19%. Also das Spiel, das kannst du echt in die Ecke werfen. Und damit haben sie auch das Alone in the Dark Franchise beerdigt mit dem Teil. Kam nichts mehr. Kommt nichts mehr raus. Wird nie wieder was kommen. Es ist vorbei. Done. Dead. He's dead. Yay. Yay. Es gab 2 Filme zu Alone in the Dark. Ja, und sie wurden beide. Der erste wurde gemacht unter der Regie von Uwe Boll. Und der zweite. Muss man mehr sagen. Und der zweite erschien als Direct-to-DVD Production. Und dieses Mal war der Regisseur Michael Roche und Peter Shearer. Und Uwe Boll war Produzent. Das reicht schon. Okay, ja gut, das reicht. In den Hauptrollen ist unter anderem Ralf Möller zu sehen. Und der erste hat mit dem zweiten Teil nichts mehr zu tun, weil im zweiten komplett andere Leute dabei sind. Herrlich! Oh Gott. Es ist furchtbar. Es gibt noch ein paar Comics, die Handlung ein bisschen erweitern oder nacherzählen. Aber ansonsten ist die Serie tot. Leider. Würdest du nochmal sowas spielen, wenn sowas nochmal rauskommt? Also Alone in the Dark und nicht Resident Evil, würdest du sowas nochmal spielen? Zum Beispiel, wenn die... Natürlich. Wenn sie es tatsächlich so machen, dass sie es mal wieder schwer machen, anständige Rätsel, kaum Munition, anspruchsvoll einfach. Ich hätte nichts dagegen, wenn sie das so machen würden wie bei den Remakes von Resident Evil 2 und 3. Nee, 2 gehe ich noch so mit, bei 3 war es mir schon wieder zu leicht. Okay, dann sagen wir mal mehr auf 2. Dann, wenn sie es so machen wie das Remake von Resident Evil 2, zum Beispiel mit Alone in the Dark 2 und 3, hätte ich nichts dagegen. Bitte die bekloppten Rätsel drin lassen, haben sie auch bei dem Remake geschafft. Das wäre cool, wenn sie das nochmal so machen hätten. Das wäre richtig. Aber geil. bitte, wenn ihr sowas wirklich tut und ihr hört das hier, macht die Schwierigkeit doch noch einen Tacken mehr als bei Resident Evil 2. Da ist mir zu viel versprochen worden, wie schwer das im Vergleich zu damals war. Ja gut, da hattest halt nicht die furchtbare. Also ich sag immer noch, Resident Evil war nur schwer wegen der Steuerung, das war alles. Das Einzige, was gruselig war an dem Ding, war die Steuerung. Der Zweier war tatsächlich noch munitionsarm im Vergleich zu dem, was ich im Remake gespielt habe. Ja, oh, ich habe das Remake gespielt wie damals den Zweier. Ich war abgöttisch, habe ich es geliebt, eine geile Steuerung zu haben. Dann bin ich am Ende vom Spiel, kurz vorm Endboss, schaue in meine Munitionskiste. Verdammt, 400 Schuss. Und 100 Schuss von der Waffe, die alles mit einem Schuss tötet. Ich sollte mal anfangen, das zu verbrauchen. 100 Schuss, die du einfach mal so auf die Seite legen kannst, das hätte es damals nicht gegeben. Nee, das gab es damals nicht. Es wurde halt ein bisschen modernisiert. Dennoch, wenn die das so machen würden, genauso wie das Remake, hätte ich nichts dagegen. Sehr gerne. Greift es nochmal auf. Macht's einfach. Vielleicht kommt es ja irgendwann. Wer weiß. Und dann unter dem Titel Revelation. Oh nein. Es fehlt noch eins. Alone in the Dark Revelation. Requiem Revelation The Return of One-Eyed Jack in the Box. Da hier. Einen Titel schon kaufen. Freier Titel. Nehmt ihn euch, könnt ihr behalten. Kein Problem. Wie gesagt, wer sich Alone in the Dark 1, 2, 3 und den United Memo anschauen möchte, auf Good Old Games gibt es die Spiele relativ günstig. Teil 1, 2, 3 sind ein Pack und Teil 4 ist einzeln erhältlich. Wenn ihr Glück habt, findet ihr sie vielleicht so für 2, 3 Euro. Damit kann man sich sie locker mal angucken. Auf jeden Fall. Ja, damit würde ich sagen, ich danke dir, Markus, dass du hier warst. Ich war wieder gern. Und ich danke euch fürs Zuhören mit dieser kleinen Abstecher in die Reihe von Alone in the Dark. Ja, und damit verabschieden wir uns und verabschiede ich mich mit den Worten, die ich immer sage. Macht, was immer ihr wollt. Aber macht einfach das Licht an. Das ist easy. Macht's gut.